طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Also liebe Geschwister, wir loben Allah subhanahu wa ta'ala und sprechen den Segen in unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aus. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus dieser Sitzung sündenfrei hinausgehen und auf das Allah unsere Taten annimmt. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 176 bis 184 und deswegen sind wir auf der Seite 73 und nicht 72. Also, seit Verse 176 bis 184, und ich lese wie immer zuerst einmal die Bedeutung der Verse vor, oder besser gesagt die Übersetzung vor, in denen Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes sagt. Und lasset 177, inshallah, aber wir lesen die 176 auch noch vor. Und lasse dich nicht durch jene traurig machen, die im Unglauben dahin eilen. Sie werden Allah gewiss keinerlei Schaden zufügen. Allah will, dass ihnen im Jenseits kein Anteil zugewiesen wird. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Diejenigen, die den Unglauben für den Glauben erkauft haben, werden Allah keinerlei Schaden zufügen. Und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Und diejenigen, die ungläubig sind, sollen ja nicht meinen, dass das, was wir ihnen an Aufschub gewähren, gut für sich selbst sei. Wir gewähren ihnen nur Aufschub, damit sie an Sünde zunehmen, und für sie wird es schmachvolle Strafe geben. Nimmer wird Allah die Gläubigen in dem Zustand belassen, in dem ihr euch befindet, bis er das Schlechte vom Guten gesondert hat. Und nimmer wird Allah euch Einblick in das Verborgene gewähren. Doch Allah erwählt von seinen Gesandten, wen er will. So glaubt an Allah und seine Gesandten. Und wenn ihr glaubt und gottesfürchtig seid, dann wird es für euch großartigen Lohn geben. Und diejenigen, die mit dem Geizen, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat, sollen ja nicht meinen, das sei so besser für sie. Nein, vielmehr ist es so schlecht für sie. Mit dem, womit sie gegeizt haben, werden sie am Tag der Auferstehung umschlungen werden. Und Allah gehört das Erbe der Himmel und der Erde. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Allah hat ja die Worte derjenigen gehört, die sagten, Allah ist gewiss arm und wir sind reich. Wir werden aufschreiben, was sie sagten und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten. Und wir werden zu ihnen sagen, kostet die Strafe des Brennens. Dies geschieht wegen dessen, was eure Hände vorausgeschickt haben und deshalb, weil Allah keiner ist, der den Menschen Unrecht zufügt. Es sind diejenigen, die sagten, Allah hat uns verpflichtet, keinem Gesandten zu glauben, bis er uns ein Opfer bringt, das vom Feuer verzehrt wird. Sag, schon vor mir sind Gesandte mit klaren Beweisen zu euch gekommen und mit denen, wovon ihr spracht. Warum habt ihr sie dann getötet, wenn ihr wahrhaftig seid? Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns Einblick verschafft in diese Verse, so dass wir sie so verstehen, wie er möchte, dass wir sie verstehen, und auf dass wir aus der Sitzung herausgehen mit mehr Wissen und im Iman zugenommen haben, denn er ist derjenige, der den dazu imstande ist und erst denjenigen, den wir darum bitten. Liebe Geschwister, ich erinnere mich und euch immer wieder daran, dass sich Zusammenfinden in den Moscheen und das Lernen des Koran, sowohl zu rezitieren als auch die Regelungen, die im Koran erwähnt sind, und auch, dass man sich zusammentrifft, um den islamischen Fiqh zu lernen, das ist es, was uns Muslime stark machen wird, und das ist es, was uns Muslime bei Allah subhanahu wa ta'ala weiterbringen wird. Ja, alles andere wird uns bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht helfen. Und wenn wir uns, und das, wie wir uns hier treffen, alhamdulillah, und wenn wir das lernen, was wir hören, und das umsetzen, das ist der einzige Weg, wie wir unseren Iman verstärken können, wie wir an Iman zunehmen können, und das ist der einzige Weg, wie die Muslime stark werden. Der einzige. Es gibt keinen anderen. Und dazu lesen wir weiter jetzt diese Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala, schon öfter gesagt habe, diese Verse sind nicht herabgesandt worden, damit wir eine schöne Geschichte hören, die zur Zeit von Propheten sallallahu alaihi wa sallam stattgefunden hat, in Bezug auf die Schlacht von Uhud. Denn die Verse, die wir heute behandeln, gehen immer noch weiter in Bezug auf die Schlacht von Uhud, bis ans Ende dann, an dem es dann, wallahu a'lam, einen Einschnitt gibt, in dem es um eine neue Thematik geht. Und diese Verse hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, damit wir nicht die gleichen Fehler machen, wie die Menschen damals, die Heuchler von ihnen und die einigen, die schwach im Glauben waren. Und damit wir von ihren Fehlern lernen, ja, damit wir nicht die gleichen Fehler begehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Und diejenigen, die also bei den letzten Unterrichten immer dabei waren, wissen, worum es geht. Deswegen brauchen wir nicht die ganze Geschichte wiederholen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ 176. Vers. Und lasse dich nicht durch jene traurig machen, die im Unglauben dahin eilen. Also gibt es Menschen, die sich damit beeilen, ihren Unglauben zu vermehren und schlechte Taten zu begehen. Ja. Sie werden Allah gewiss keinerlei Schaden zufügen. Allah will, dass sie ihnen im Jenseits kein Anteil zugewiesen wird. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Und dass sie Allah subhanahu wa ta'ala keinen Schaden zufügen werden, das ist, damit die Ungläubigen die Hoffnung völlig verlieren und wissen, dass ihr Unglaube ihnen nichts nützen wird. Weder wird es ihnen nutzen, noch können sie jemanden anderes damit schaden und noch können sie Allah subhanahu wa ta'ala damit schaden, dass sie schaden sich nur damit selbst. Und die Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie ruhig weitermachen lässt, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala will, dass sie am Jenseits keinen Anteil haben. Allah will nämlich, dass sie nicht ins Paradies eingehen. Warum? Nicht, weil Allah ungerecht ist, sondern weil aufgrund dessen, was ihre Taten vorausgeschickt haben. Dafür wird es für sie gewaltige Strafe geben. Und liebe Geschwister, Allah bewahre uns und euch vor dieser gewaltigen Strafe. Wir haben auch öfter erwähnt, und zwar wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas mit einem unbestimmten Artikel erwähnt, in Bezug auf das Al-Jannah oder in Bezug auf die Hölle, Al-Nar, dann weist es darauf hin, dass es eine so gewaltige Strafe ist, dass, also in diesem Fall so eine gewaltige Strafe ist, dass sie nicht näher beschrieben werden kann mit dem, was wir verstehen. Für sie wird es gewaltige Strafe geben und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht näher gesagt, welche Art von Strafen es gibt, auch wenn wir einige Strafarten kennen, aber sie sind mit Sicherheit nicht mit denen zu vergleichen, was wir kennen. Wer sind diese Menschen? Es sind diejenigen, die den Unglauben für den Glauben erkauft haben. Leute, die vom Islam abgefallen sind und sich entschieden haben, nachdem sie den Islam angenommen hatten, sich wieder für den Kufr entschieden haben, waliyad billah, nachdem sie kennengelernt haben die Gerechtigkeit Allahs und nachdem sie kennengelernt haben, was Gerechtigkeit Allah gegenüber bedeutet, nämlich dass man den Tawhid umsetzt, haben sie sich dann entschlossen, wieder ungerecht gegenüber ihm zu sein und alles zu leugnen, was Allah ihnen gegeben hat, und dann haben sie sich entschieden, dafür ungläubig zu werden. Und wie Allah sagte, es wird für sie im Endeffekt, sie werden Allah keinen Schaden zufügen und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Im Jenseits sowieso und im Diesseits gilt für sie die Todesstrafe, weil sie den Islam einfach verlassen haben, aus Ungerechtigkeit Allah gegenüber, nachdem sie den Islam kennengelernt haben. Diejenigen, die den Unglauben für den Glauben erkauft haben, werden Allah keinerlei Schaden zufügen. Und dies hat Allah subhanahu wa ta'ala schon einmal im 176. Vers gesagt und ist eine Wiederholung, eine Bekräftigung, eine Bekräftigung, damit die Kuffar wissen, dass sie hoffnungslos sind und dass für sie keine Hoffnung besteht, weder im Diesseits noch im Jenseits. Und diejenigen, die ungläubig sind, sollen ja nicht meinen, dass das, was wir ihnen an Aufschub gewähren, gut für sie selbst sei. Ich nehme an, das ist ein Druckfehler. Ich weiß nicht, falls jemand die neuere Ausgabe hat von dieser. Ich denke, dann ist dieser Druckfehler behoben. Und diejenigen, die ungläubig sind, sollen ja nicht meinen, dass das, was wir ihnen an Aufschub gewähren, gut für sie selbst sei. Wir gewähren ihnen nur Aufschub, damit sie an Sünde zunehmen und für sie wird es schmachvolle Strafe geben. Oder für sie gibt es schmachvolle Strafe. Wer ist mit diesen Ungläubigen gemeint? Wir haben mehrmals gesagt, oft gesagt, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran eine Aussage allgemein hält und sie nicht näher beschreibt, dann lassen wir sie auch allgemein, wie sie ist. Und sicherlich ist der Aufschub von jedem Menschen, von dem Allah weiß, dass er als Ungläubiger sterben wird, der Aufschub, das heißt, dass er ihn länger leben lässt, ja, dass er ihn lange leben lässt, damit er weitere Taten begeht, ist mit Sicherheit derjenige, damit sie an Sünden zunehmen, weil Allah ja schon weiß, dass sie als Ungläubige sterben werden. Wir wissen das ja nicht. Aber im Speziellen ist wer gemeint im Zusammenhang mit der Schlacht von Uhud? Diejenigen Kuffar, die zum Beispiel von diesem Krieg entkommen sind. Ja, denn die Muslime haben ja am darauf folgenden Tag, wie wir letztes Mal gesagt haben, die Muslime haben ja an diesem Samstag fand die Schlacht von Uhud statt und am darauf folgenden Tag ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder mit samt den Verletzten und den Nichtverletzten ausgezogen, um nach Abu Sufyan zu suchen, um ihm das Heim zu zahlen, was er den Muslimen angetan hat, der Schlacht von Uhud, und dann sind die Kuffar kampflos abgezischt und kampflos besiegt worden. Und die sind entkommen, ja, die sind der Schlacht entkommen. und sie sind nicht gestorben durch irgendeine Schlacht. Und sie sollen ja nicht meinen, dass das gut für sie sei, sondern Allah subhanahu wa ta'ala will ihnen ihre Sünde nur, dass sie ihre Sünde noch mehrt, dass sie noch länger leben, damit sie mehr Unglauben begehen und noch mehr Gebete unterlassen und noch mehr schandhafte Taten begehen. Denn wir haben gesagt, dass nach der richtigeren Ansicht unter den Gelehrten wird der Kafir für jede Sünde zur Rechenschaft gezogen, waliyadu billah. Also nicht nur, also darauf weisen Verse aus dem Koran hin und Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der Ungläubige nicht nur zur Rechenschaft gezogen wird für seinen Kufr, sondern er wird für jede einzelne Sünde, die er begangen hat, zur Rechenschaft gezogen. Und einer der Beweise ist derjenige, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, wer hat den Schmuck des diesseitigen Lebens verboten? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es ist für die Gläubigen im Diesseits und im Jenseits ist es für sie ganz allein. Es ist für die Gläubigen im Diesseits und für die und im Jenseits ist es für sie ganz allein, wie Allah sagt in Surat al-A'raf. Und das bedeutet, dass alles Gute, was es in diesem Leben gibt, ist eigentlich nur für die Muslime gemacht und diejenigen, die an Allah glauben und an den jüngsten Tag, also Muslime sind. Und diejenigen, die davon profitieren, essen und trinken und Früchte essen und weiß nicht was und atmen, all dies tun sie, aber sie werden für jede einzelne Sache bestraft werden und zur Rechenschaft gezogen werden, weil sie etwas in Anspruch genommen haben, ohne dafür dankbar gewesen zu sein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und aus dieser Ansicht übrigens, und natürlich im Jenseits, wird es für sie dann ganz alleine sein, weil Allah subhanahu wa ta'ala wird es ihnen dann verwehren. Und aus dieser Ansicht übrigens geben sich noch andere Sachen, und ergeben sich auch die Regelung im Fiqh, dass ein Muslim darf keinem Kafir etwas Verbotenes verkaufen, egal was ist. Dass eine Sache, die einem Muslim haram ist, darf ein Muslim einem Kafir auch nicht verkaufen oder geben. Ja? Das ergibt sich daraus. So sieht man, dass manche Aussagen, also vieles, also aus manchen Aussagen sich vieles ergibt, ja. Vieles Wichtiges ergibt für den Fiqh auch, ja. Gut, das bedeutet natürlich nicht, dass wir die anderen dazu zwingen, die Ungläubigen zu zwingen, den Islam umzusetzen, aber wir rufen sie dazu auf. Warum? Weil Allah uns das genau von ihnen, genau das von uns verlangt hat und uns nicht verlangt hat, dass wir jemanden zwingen, den Islam anzunehmen. Das dürfen wir nicht, ist verboten. 178. Vers, ja, dann im 179. Na, also wir gewähren ihnen nur Aufschub, sagt Allah im 178. Vers, wir gewähren ihnen nur Aufschub, das heißt Aufschub, das heißt geben ihnen mehr Zeit, ja, damit sie an Sünde zunehmen. Und was heißt, er gewährt ihnen Aufschub? Das heißt, die Zeit, bis Allah subhanahu wa ta'ala sie ergreift, wie es er sie ergreift, damit er sie bestraft, das wird hinausgeschoben. Ja. Aber dass sie ergriffen werden, dass sie zur Sünde zur Rechenschaft gezogen werden, wird auf jeden Fall stattfinden. Und deswegen wäre es für sie besser gewesen, wie es in einer Überlieferung über Mas'ud radiallahu anhu heißt, dass es also für den Gläubigen gut ist, früh zu sterben, oder für den Gläubigen ist es besser, tot zu sein, weil dann wird er nämlich dafür belohnt werden, und für den Ungläubigen ist es auch besser, lieber zu sterben, als dass er weiterlebt und dann Sünden begeht. Wallahu a'lam. Müssen wir mal gucken, ob die Überlieferung über Mas'ud authentisch ist. Wie dem auch sei. Was er sagen will, ist ja klar. Und deswegen, daraus lernen wir, liebe Geschwister, wenn ein Kafir oder ein Fasiq ihm Aufschub gewährt wird, also warum sage ich Kafir und extra Fasiq? Weil ich meine damit klar, ein Kafir, ein Ungläubiger, und ein Fasiq, ein Gläubiger, ein Muslim also, der Sünden begeht und sich nicht Allah davon reuevoll zuwendet. Wenn wir sehen, dass so ein Mensch lange lebt, ein Muslim lange lebt, und Allah subhanahu wa ta'ala ihm viele Gunsterweisungen schenkt. Ja, er ist eindeutig nach den Maßstaben von den gläubigen Menschen, nach dem Maßstab, er betet nicht oder betet seine Gebete nicht regelmäßig oder betet schlecht oder er zahlt seinen Zakat nicht oder er fastet nicht oder ähnliches. Und trotzdem geht es ihm blendend, wirtschaftlich und familiär und weiß nicht was und gesundheitlich. Dann wissen wir ganz genau nach den Maßstäben, weil die Maßstäbe ist ja der Koran und die Sunna. Damit können wir ja beurteilen, ob ein Mensch sich auf dem richtigen Weg findet oder nicht. Äußerlich, bis auf die Absichten. Aber die Absichten, die spiegeln sich ja in den Taten wider. Und das heißt, wenn wir solche Personen sehen, denen es sehr gut geht und trotzdem begehen sie Sünden, dann wissen wir, dass diese Person offensichtlich Allah für sie Schlechtes will. Und das ist gefährlich, möge Allah uns davor bewahren. Nimmer wird Allah sagt er im 179. Vers, nimmer wird Allah die Gläubigen in dem Zustand belassen, in dem ihr euch befindet. Wer ist mit euch gemeint? Nach der Mehrheit al-Jumhur, nach der Mehrheit der Tafsir-Gelehrten, sagt der Shawkani, sind damit gemeint al-Kuffar und al-Munafiqun, das heißt die Ungläubigen und die Heuchler. Nimmer wird Allah die Gläubigen in dem Zustand belassen, in dem ihr euch befindet, bis er das Schlechte vom Guten gesondert hat. Bis er das Schlechte vom Guten gesondert hat. Wie sondert Allah subhanahu wa ta'ala das Schlechte vom Guten? Al-Khabith min al-Tayyib. Und was ist das Schlechte und was ist das Gute? Das heißt die Gläubigen und die Ungläubigen. Oder die Gläubigen und die Heuchler. Und wie wird er sie sondern? Das heißt, wie wird er die trennen, die einen von den anderen? Indem er uns Maßstäbe gibt. Indem er uns Maßstäbe gibt, wie wir das erkennen können. Und zwar durch Salah, durch Zakah, durch Iman an den Propheten, durch die Gehorsamkeit, durch Hajj, durch den Dschihad, hier im speziellen Fall, wegen der Schlacht von Uhud. Also dadurch prüft Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen Menschen, die sagen, wir glauben an Allah, ob sie auch wirklich an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, oder ob das, was sie sagen, einfach nur Worte sind, wo nichts dahinter steckt. Und nimmer wird Allah euch Einblick in das Verborgene gewähren, doch Allah erwählt von seinen Gesandten, wen er will. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird uns nicht dadurch zeigen, wer gut ist und wer schlecht ist, indem er uns das Verborgene zeigt, indem er uns Einblick in Al-Ghaib verschafft, indem er uns einfach offenbart, dieser Mensch ist gut, dieser Mensch ist schlecht, oder indem er uns eine Schrift herabsendet, in der wir nachlesen können, welcher Mensch gut ist und welcher Mensch schlecht ist. Das heißt also, welche Person per Name gut und wer schlecht ist. Sondern er, was das Verborgene angeht, so bestimmt, hat Allah bestimmt, dass nur bestimmte Menschen davon Einblick, in bestimmten Menschen Einblick verschafft wird. Und das sind die Gesandten. Seien es Engel als Gesandte, denn Malaika sind auch Engel, sind auch Gesandte, Allah schickt sie für eine Aufgabe. Oder Propheten, Menschen, die wir kennen. Das heißt, diesen Menschen, manch von ihnen wird ein Teil des, oder ihnen wird ein Teil des Verborgenen gesagt. Wie zum Beispiel, was am jüngsten Tag geschehen wird, wie zum Beispiel, was im Grab passiert. Vieles Verborgene, Al-Ghaib ist ja alles, was wir nicht sehen können, alles, was wir nicht sehen können, alles, was nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß und nur denen gesagt hat, denen er es gesagt hat. Das heißt, wir werden es nicht dadurch erfahren, dass uns Al-Ghaib mitgeteilt wird, sondern wir werden wissen, wer gut ist und wer schlecht ist, durch solche Prüfungen, durch die Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen prüft. Und dann werden wir sehen, wer standhaft ist, und dann werden wir sehen, wer nicht standhaft ist. Wer nur redet und sagt, ich bin Muslim, und wer auch betet und tatsächlich das umsetzt, was er sagt. So glaubt an Allah und seine Gesandten. Denn dadurch, wenn wir an Allah und seine Gesandten glauben, dann führt das zur Gehorsamkeit, zur Ta'a, und dann werden wir umsetzen, was sie von einem verlangen. Und natürlich, die Gehorsamkeit Allahs ist vollkommen verknüpft mit der Gehorsamkeit zu seinem Propheten, zu seinem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und kann niemals voneinander getrennt werden. Niemals. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht. Ja, und wenn ihr glaubt und gottesfürchtig seid, großartigen Lohn geben. Und wenn ihr glaubt, das heißt, wenn alles glaubt an das, was Allah subhanahu wa ta'ala von euch verlangt hat, dass ihr daran glauben müsst, an Allah, die Engel, den jüngsten Tag, Al-Qadr und so weiter und so fort, und auch alle Einzelheiten, und gottesfürchtig seid, das heißt also umsetzt, was Allah von euch verlangt hat, die Sünden aus dem Weg geht, das tut, was Allah von euch angeordnet hat, dann wird es für euch großartigen Lohn geben, und das ist besser für euch, sinngemäß, Klammer auf, Klammer zu, das ist besser für euch, als dass ihr irgendwie Al-Ghaib euch gesagt bekommt, ja, dann wüsstet ihr, wer gut und wer schlecht ist, und das war's. Das war's. So ist rum, ist doch viel besser. Allah befiehlt euch etwas, oder sagt seinen Propheten, dass er euch etwas mitteilen soll, dann schaut er, ob ihr danach handelt oder nicht danach handelt. Wenn ihr danach handelt, werdet ihr belohnt werden und ihr werdet erkennen können, wer gläubig ist und wer ungläubig ist, oder wer gläubig ist und wer Heuchler sind oder wer Frevler sind. Im anderen Fall noch einmal, hätten sie nichts von der ganzen Sache, sondern man hätte ihnen gesagt, welche Menschen in ihren Herzen Heuchelei ist, und dann, das war's dann. Ja. Aber so will Allah subhanahu wa ta'ala uns prüfen, damit wir an Rangstufen bei ihm gewinnen. Walhamdulillah. Ja. Weil es geht ja nicht darum, das Verborgene zu kennen. Darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht darum, dass man handelt und gemäß dem, was Allah einem angeordnet hat. Und diejenigen, die mit dem geizen, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat, sollen ja nicht meinen, das sei so besser für sie. Nein, vielmehr ist es schlecht für sie. Mit dem, womit sie gegeizt haben, werden sie am Tag der Auferstehung umschlungen werden. Und Allah gehört das Erbe der Himmel und der Erde, und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Dieser Vers, liebe Geschwister, bezieht sich auf wen? Auf die Geizhälser. Auf diejenigen Menschen, die nicht von dem, was Allah ihnen gegeben hat an Vermögen, sei es Geld oder Gold oder Silber oder Schafe oder Kamele, und nichts von dem hergeben wollen, oder sie sind Händler und wollen nichts von dem hergeben, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat. Und wir haben bereits erwähnt, Verse erwähnt über die Gewaltigkeit, einer Sünde, wenn jemand Zakat nicht bezahlt. Und dieser Vers bezieht sich auf Zakat ebenfalls. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sagte, man atahu Allahu malan, also wenn Allah Vermögen gibt, und mit Mal ist hier gemeint irgendetwas, wovon man Zakat bezahlen muss. فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ, und der von diesem Vermögen dann kein Zakat bezahlt, مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانْ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm etwas, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das Vermögen, was er hat, darstellen wie eine Schlange, die zwei Zähne hat, spitze Zähne hat, und dann wird diese Schlange ihn umschlingen am jüngsten Tag, يوم القيامة. ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك, und dann wird diese Schlange, die ihn umschlungen hat, wird ihn beißen in an diesem Gebiet, das heißt da auf die Backe beißen. Manche sagen auf die Muskulatur, die sich bewegt, wenn man isst und trinkt, oder wenn man isst, besser gesagt, oder auch der Knochen, der dahinter ist. Da wird die Schlange ihm reinbeißen und sagen, ich bin dein Vermögen, ich bin deine Schätze. Ja? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diesen Vers gelesen. La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi wa khayran lahum, bal huwa sharru lahum. Und diejenigen, die mit dem geizen, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat, sollen ja nicht meinen, das sei so besser für sie. Nein, vielmehr ist es schlecht für sie. Und am jüngsten Tag, wenn sie dann gebissen werden von dieser Schlange, dann werden sie wissen, dass es für sie tatsächlich schlecht gewesen ist und dass sie von diesem Vermögen nichts gehabt haben in diesem Leben. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari, bei Ibn Majah, An-Nasa'i und bei At-Tirmidhi. Wallahu a'lam. Also, und diejenigen, die mit dem Geizen, was Allah ihnen von seiner Huld gegeben, gewährt hat, von seiner Huld, von seinem Fadl, das heißt, was Allah ihnen an Zusätzlichem gegeben hat. Egal, was Allah dir gibt, so hat ihn niemand dazu verpflichtet, dir etwas zu geben. Sei es dein Auto oder deine Kleidung oder deine Frau oder deine Kinder oder was auch immer, dein Iman, allem voran. Allah hat sich nicht verpflichtet, irgendjemandem von uns zu geben, etwas zu geben. Aber er hat sich etwas anderes verpflichtet. Er hat sich verpflichtet, sich selbst, subhanahu wa ta'ala, gerecht zu sein und nicht ungerecht zu sein. Das heißt, wer Allah subhanahu wa ta'ala um seine Rechtleitung bittet, so wird er recht geleitet werden. Und wer sündigt, so kann es sein, dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Also, sie sollen nicht meinen, dass das, was Allah ihnen an Zusätzlichem gegeben hat, wird etwa verlangt, dass man Zakat zahlt von einem Vermögen. Muss man etwa mehr Zakat zahlen, als man hergeben kann? Niemals. Ja? Im Gegenteil, wenn wir sagen, dass man von dem Gold und dem Silber 2,5% jährlich nach bestimmten Regelungen zahlen muss, dann können wir auch den Spieß umdrehen und sagen, du kannst 97,5% für dich selbst behalten und musst nur 2,5% hergeben. Ja? Und das ist sogar bei manchen Menschen zu viel. Wem das zu viel ist, der wird die Belohnung bekommen, die in diesem Vers erwähnt ist und auch in dem Vers, den wir einmal erwähnt haben, in Surat al-Tauba, und auch den Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, den wir erwähnt haben, dass ein Mensch, der Zakat nicht bezahlt, der wird ayom al-Qiyamah tatsächlich 50.000 Jahre lang bestraft werden, bis das Gericht beginnt, liebe Geschwister. Und deswegen, wenn man Gold hat oder Silber hat oder Geld hat, muss man sich darum kümmern, was der Nisab ist, muss man sich darum kümmern, ab wie viel Geld, Vermögen oder ab wie viel Wert man Zakat zahlen muss, und dann muss man das berechnen. Und viele Menschen haben irgendwie eine falsche Vorstellung. Die denken zum Beispiel, wenn man Schulden hat, dann braucht man keinen Zakat zahlen. Oder sie denken, wenn man noch nicht alt genug ist, ihre Kinder noch nicht alt genug sind und Geld haben, brauchen sie keinen Zakat zu bezahlen. Ja? Ich weiß nicht, wer ihnen das mitgeteilt hat, Aber auch ein kleines Kind, wenn es Geld hat, muss dafür Zakat zahlen. Und wer macht das? Sein Wali natürlich, weil das Kind selbst kann das natürlich nicht bezahlen. Ja? Also, möge Allah uns dazu bringen, dass wir diese Sachen umsetzen. Es ist keine schwere Sache. Und auch beim Zakat muss man darauf achten, haben die Gelehrten ausdrücklich erwähnt, dass man es einer Person gibt, die natürlich Zakat würdig ist. Und das ist sowieso klar im Koran. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass man es einer Person gibt, von der man überzeugt ist oder sicher ist, dass sie auch Zakat würdig ist. Ja? Viele Leute machen sich das Leben einfach und geben es einfach einer Moschee und sie sagen, so macht ihr das. Und als wüsste die Moschee, wann dein Zakat-Zahltag ist. Ja? Also es muss klar sein, liebe, ja? Es muss klar sein, damit man nicht also Schulden hat bei den armen Menschen oder bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also nein, vielmehr ist es schlecht für sie, was sie sich anhäufen und was sie nicht hergeben. Mit dem, womit sie gegeizt haben, werden sie am Tag der Auferstehung umschlungen werden. Und hier sehen wir wieder, hätten wir den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gehabt, hätten wir gesagt, die offensichtliche Bedeutung dieses Verses ist was? Dass das Vermögen, was sie haben, wird um sie umschlungen werden. Und wir würden nicht uminterpretieren und wir würden nicht sagen, gemeint ist das und gemeint ist dies und gemeint ist jenes, sondern wir würden genau das sagen und Alhamdulillah, wir haben ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Vers ganz genau so auslegt, gemäß der offenkundigen Bedeutung, und das ist, wonach wir immer verfahren bei den Versen, ja? Dass wir interpretieren die Bedeutung der Verse niemals um, es sei denn, es gäbe einen klaren Beleg aus dem Koran oder der Sunna dafür, gibt es nicht, brauchen wir nicht, dann brauchen wir es auch nicht unterrichten, oder besser gesagt, dürfen wir nicht. Ja? Und Allah gehört das Erbe der Himmel und der Erde, und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Und warum Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers ausgerechnet an dieser Stelle erwähnt hat, ist offenkundig, weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Erbe der Himmel und der Erde ist, also auch Erbe dessen Vermögen ist, was du dir das aneignest, dann eines Tages du wirst sterben und dein Vermögen geht sowieso in die Hände Allahs. Und deswegen, welchen Sinn macht das, dass du geizig bist und nichts von dem hergeben möchtest, was Allah subhanahu wa ta'ala dir ausgeliehen hat, ja, oder dich zum Vertreter dafür gemacht hat, ja, damit du damit handelst, wie Allah es will, weil im Grunde genommen gehört es ja ihm. Also lieber nicht geizig sein, weil im Endeffekt, egal wem du das Geld, ob du das Geld bei dir behalten hast oder anderen Leuten gegeben hast, das Geld geht zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück, aber wenn du es anderen gegeben hast, dann wird eine Sache für dich aufgeschrieben, und zwar die gute Tat. Und Allah sagt, und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Und der Lesart von Ibn Kathir und Abu Amr und Ya'qub heißt es, Wallahu bima ya'maluna khabir. Und Allah Allah gehört das Erbe der Himmel und der Erde. Und Allah ist dessen, was sie tun, kundig. Was sie tun, die Ungläubigen, kundig. Und in diesem Fall spricht Allah die Menschen direkt an, die den Koran lesen, oder die Muslime direkt an, oder diejenigen, die geizig sind. Wallahu ta'ala alam. All dies also kann man aus dem Vers verstehen. Und deswegen schrecken wir das Ganze nicht ein. Dann noch eine zweite Sache. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, 178. Vers, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Und diejenigen, die ungläubig sind, sollen ja nicht meinen, dass das, was wir ihnen an Aufschub gewähren, gut für sie sei. Und nach der anderen Leser von Hamza, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Und meine ja nicht, dass das, was die Ungläubigen anhäufen, ja, meine ja nicht, dass die Ungläubigen, wenn ihnen Aufschub gewährt wird, dass das gut für sie sei. Also spricht den Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt an, und beide Lesarten sind Qiraat Mutawatira über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann, liebe Geschwister, kommt ein Einschnitt, Wallahu A'lam, im 181. Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. Allah hat ja die Worte derjenigen gehört, die sagten, Allah ist gewiss arm und wir sind reich. Wir werden aufschreiben, was sie sagten, und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten, und wir werden zu ihnen sagen, kostet die Strafe des Brennens. Dieser Vers ist zweifellos gerichtet an wen? An die Juden, an die Bani Israel. Und wenn wir sagen Bani Israel, dann meinen wir natürlich die Juden von ihnen, ja, also die Gläubigen von ihnen. Also sie sind gläubig, sind Muslime, aber wir meinen damit die Ungläubigen von ihnen, die Juden von ihnen. Allah hat ja die Worte derjenigen gehört, die sagten, Allah ist gewiss arm und wir sind reich. Wie kommen sie dazu, so etwas zu sagen? Es wird überliefert über bei At-Tabari rahimahullah, dass Abu Bakr radiallahu anhu arda zu einem Juden ging. Er ist Finhas, und aber ich sag von vorne weg, also die Überlieferung ist schwach. Und zwar ging er zu einem Juden. Also ein Vorteil, warum wir das erwähnen hier, ist jetzt zum Beispiel, weil manche Leute, sie lesen vielleicht in anderen Tafsir-Büchern und dann lesen sie die Überlieferung und dann denken sie, schade, dass der Nail vergessen hat, diese Hadith zu erwähnen, und der Hadith, der würde so schön dazu passen und das ist Sabab Nuzul und weiß nicht was. Ja? Aber wenn die Überlieferungen authentisch sind, dann erwähnen wir sie gerne. Und wenn sie nicht authentisch sind, in 99% oder sage ich mal, meistens erwähnen wir gar nichts darüber, oder wir erwähnen und sagen, dass es schwach ist. Ja? In dem Fall erwähnen wir jetzt den Hadith und sagen wir, dass er schwach ist. Und zwar ist überliefert, also die Geschichte kann an sich stimmen, die ist nichts Falsches dabei, aber es gibt in der Überlieferungskette einen, der Majhul ist, also unbekannt ist, sie wissen nichts über ihn, aber vertrauenswürdig war oder nicht, und somit ist die Überlieferungskette also nichtig. Und At-Tabari, rahimahullah, hat überliefert, dass Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, zu den Juden ging, in ihre Midras, das ist anscheinend ihr Ort, an dem sie sich gegenseitig lehren. Und da war einer von ihren gelehrten Juden, heißt Finhas, und er sagte zu ihm, Ittaqillah aslin, fürchte Allah und nimm den Islam endlich an. Und er sagte zu ihm, ihr wisst doch ganz genau, dass Muhammad in euren Schriften erwähnt wird, sallallahu alaihi wasallam, mit seinen Eigenschaften, zwingt doch den Islam an. Ja, und dann hat er ihnen geantwortet, wir wollen, also sinngemäß, wir wollen keinen Gott haben, der euch auf der einen Seite verbietet, Zinsen zu nehmen, und auf der anderen Seite will er, dass wir Zinsen nehmen. Und was meinte er damit? Er meinte damit den Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala Surat al-Baqarah immer gesagt hat, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Wer ist derjenige, der Allah ein schönes Darlehen geben möchte, sodass Allah es um ein Vielfaches vermehrt. Also wer möchte Allah subhanahu wa ta'ala Geld geben, heißt der Vers wortwörtlich, damit Allah subhanahu wa ta'ala dieses Geld nimmt, es vermehrt und euch zurückgibt. Und manche sagen, sie haben sich lustig gemacht und glauben selbst nicht an den Quatsch, den sie da geäußert haben. Und Allahu A'lam, auf jeden Fall ist ihre Aussage Kufr. Und in dem Vers, den wir in Surat al-Baqarah behandelt haben, geht es ja zweifellos darum, zumindest darum, dass man spendet für Allah subhanahu wa ta'ala, und dann wird Allah uns dieses Geld um ein Vielfaches zurückgeben am nächsten Tag. Wenn man am nächsten Tag bekommt man für seine eine Tat ein Zehnfaches zurück. Und sie haben gesagt, das sind Zinsen. Und auf der einen Seite euer Freund, er sagt zu Abu Bakr, euer Freund behauptet, also Zinsen sind verboten und er will, dass wir Zinsen nehmen. Das sagten sie zum einen, dann sagten sie zum anderen, und das ist die offensichtliche Bedeutung des Verses, deswegen haben wir gesagt, die Überlieferung könnte sein, dass da eine Wahrheit dahinter steckt. Dann sagten sie zum anderen, im anderen Fall sagten sie dann, und außerdem ist euer Gott scheint arm zu sein, und wir sind die Reichen, und deswegen will er von uns Geld leihen. Wal'iyadu billah. Und darauf hat Allah subhanahu wa ta'ala sie verflucht, wie in mehr als einem Vers, und er sagte zu ihnen am Ende dieses Verses, als Belohnung für ihre Aussage, kostet die Strafe des Brennens. Jemand, der so etwas sagt, verdient nichts Besseres als die Hölle. Und das ist einer von den vielen Beweisen, dass die Juden, wer als Jude stirbt und den Islam kennengelernt hat, auf ewig in der Hölle bleiben wird und darin brennen wird. Aufgrund dessen, was seine Taten vorausgeschickt haben, nicht aufgrund Ungerechtigkeit. Jetzt gibt es diese gleiche Überlieferung auch über Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, den berühmten Schüler von Ibn Abbas. Bei Tabari ist leider die Überlieferung auch daif. Und es gibt eine authentische Überlieferung über Qatada, rahimahullah, dem Sohn von Abu Qatada, dem Sahabi. Also es ist praktisch eine Überlieferung, die ist maqtu'. Ja, also wir wissen, dass ein Tabi'i, wenn er etwas sagt, ja, es könnte sein, dass er es über einen Sahabi gehört hat, und der wiederum über den Propheten sagt, könnte sein, kann aber nicht sein, muss aber nicht sein. Deswegen sagen wir, auf jeden Fall ist es nicht authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert und auch nicht über einen Sahabi, zumindest in dem, was mir an Überlieferung über den Weg gelaufen ist. Wallahu ta'ala a'lam. Allah hat ja die Worte derjenigen gehört, die sagten, Allah ist gewiss arm und wir sind reich. Und Allah sagt, wir werden aufschreiben, was sie sagten, und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten. Wir werden aufschreiben, man könnte verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala es selbst aufschreiben wird, aber offensichtlich, wallahu ta'ala a'lam, ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln anordnet, dass sie es aufschreiben werden. Was darauf hinweist, sind zwei Sachen. Die erste Sache ist die andere Lesart von Hamza, indem er liest, anstatt Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya, er sagte Sayuktabu ma qalu wa qatluhumul anbiya. Das heißt, es wird aufgeschrieben werden, was sie gesagt haben oder was sie sagen und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten. Ja, also in unserer Lesart ist es, wir werden aufschreiben, was sie sagten, und bei Hamza heißt es, es wird aufgeschrieben werden, was sie sagten. Und warum widerspricht das eine dem anderen nicht? Weil wir wissen, wenn jemand etwas anordnet zu tun, des Öfteren in unserem Sprachgebrauch, im Deutschen als auch im Arabischen, sagt man, dass die Person, die es angeordnet hat, letztendlich das gebaut hat oder gemacht hat oder geschrieben hat. In Wirklichkeit hat der König es nicht selbst geschrieben, hat es nur diktiert, der andere hat es geschrieben. In Wirklichkeit hat, sagt man auch bei Baufirmen zum Beispiel, wenn man den Besitzer der Baufirma kennt, sagt man ja, nennt man den Besitzer und sagt, die Person so und so hat dieses Haus gebaut, oder man sagt über sein eigenes Haus, Alhamdulillah, wir haben das Haus und ja so und so gebaut. In Wirklichkeit hat er keinen Finger krumm gemacht, ja, in Wirklichkeit hat er nur telefoniert und gesagt, meinetwegen ausgesucht, was er haben möchte, ja, gebaut haben das dann andere Leute. Deswegen, liebe Geschwister, ist das auch nicht, ist das kein Beispiel für Ta'wil, kein Beispiel für Tahrif, auf keinen Fall, denn das ist Sprache, das ist arabische Sprache, nichts mehr als das. Und wenn jemand sagen möchte, es stimmt beides, Allah schreibt es auch und die Engel auch, könnten wir dem auch nicht widersprechen. Wallahu ta'ala a'lam. Wir werden aufschreiben, was sie sagten und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten. Und wir werden zu ihnen sagen, kostet die Strafe des Brennens. Ja, die Juden in Bezug auf die dieser Vers herabgesandt worden ist, haben sie die Propheten getötet? Nein. Und das haben wir in Surat al-Baqarah mehr als einmal erwähnt. Aber die Tatsache, dass sie damit zufrieden sind, mit dem, was sie gemacht haben, ihre Vorfahren, dass sie Yahya umgebracht haben, dass sie Zakaria umgebracht haben, bringt sie auf den gleichen Stand. Weder werden sie in der Hölle unter ihnen sein, noch über ihnen sein. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ein Hadith, den wir immer auf einer Seite verstehen, Alhamdulillah, also meistens auf einer Seite verstehen, der schön ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt doch, Al-Mar'u ma'a man ahab. Der Mensch wird mit denjenigen zusammen sein, die er liebt. Ja. Und wenn du die Mörder der Propheten liebst, wirst du mit denen in der Hölle sein. Ja. Und deswegen, weil sie damit zufrieden sind, werden sie dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Obwohl sie die Tat nicht begangen haben. Und ein weiterer Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Wer also einen Munkar sieht, eine Abscheulichkeit sieht, etwas Schlechtes sieht, der soll es mit der eigenen Hand verändern. Also soll es also selbst verändern. Selbst beseitigen den Munkar. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Und wenn er es nicht kann, wenn er es nicht selbst ändern kann, soll er es wenigstens sagen, dass es geändert werden soll. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. Dann sagt er, und wenn er auch nicht kann, dann soll er es wenigstens im Herzen verabscheuen. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Und das ist das Mindeste an Iman. Darunter gibt es keinen Iman. Wenn nicht einmal eine Sünde verabscheut, ja, das heißt, er glaubt nicht an die Sache. Ja. Und das ist ein weiterer Beweis. Also wir werden zu ihnen sein, kostet die Strafe des Brennens. Die einen, weil sie Töten umgebracht haben, die Propheten umgebracht haben, und die anderen, weil sie gesagt haben, Allah ist arm, wal'iyadu billah. Und deswegen, Shawkani sagt, gemeint ist, dass sie damit Spaß gemacht haben und einfach sie als Gelehrte wollten den einfachen jüdischen Volk aufs Ohr hauen, indem sie ihnen solche Shubuhat, ja, in den Weg werfen, weil sie sind ja Ahl Kitab und sie wissen ja normalerweise, Allah subhanahu wa ta'ala Schöpfer von allem ist, deswegen kann er ja nicht arm sein. Wallahu a'lam, wie dem auch sei, das ist also eine Verständnissache, also die aber nicht jetzt im Vers drin steht und auch nicht im Hadith. Dies geschieht wegen dessen, was eure Hände vorausgeschickt haben. Allah wird niemanden unberecht bestrafen, aus Ungerechtigkeit. Und warum Hände vorausgeschickt haben? Weil die Hand diejenige ist, die doch vieles tut, neben der Zunge. Ja. Und deshalb, weil Allah, und natürlich auch, wir haben auch öfter gewähnt, manchmal werden die Hände erwähnt, als ein Teil eines Ganzen. Die Hände werden erwähnt für das Ganze. Das Ganze ist der Mensch selbst, begeht die Taten, und es werden seine Hände erwähnt, als Teil des Ganzen, gemeint sind die Menschen selbst. Was eure Hände vorausgeschickt haben, deshalb, weil Allah keiner ist, der den Menschen Unrecht zugefügt hat, oder Unrecht zufügt, wie wir gerade gesagt haben. Und hier steht auch wörtlich übersetzt, der seinen Dienern, لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ, also seinen Dienern oder seinen Sklaven, fügt er kein Unrecht zu. Es sind diejenigen, die gesagt haben, oder die sagten, Allah hat uns verpflichtet, keinem Gesandten zu glauben, bis er uns ein Opfer bringt. Das war ein Argument, warum sie nicht an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glauben wollten. Sie sagten, irgendein Prophet hatte uns mal mitgeteilt, also anscheinend stand es in ihrer Tora drin, die sollen, oder ein Prophet hat ihnen mitgeteilt, dass sie an keinen Propheten glauben sollen, bis er nicht, oder dass der nächste Prophet, der ihnen kommen wird, an den sie glauben sollen, ist derjenige, der, wenn ein Opfer bringt, das Feuer es verzehren wird. Ein Opfer bringt, das ist irgendein Qurban, irgendetwas, sei es ein Tier oder anderes, für Allah subhanahu wa ta'ala opfern will, dann wird ein Feuer vom Himmel kommen und dieses Feuer auf dieses Opfer auffressen. Und das ist übrigens ähnlich, wie erzählt wird über die Kinder Israels. Ihr wisst ja, ein Unterschied zwischen der Kriegsbeute im Dschihad zwischen den Kindern Israels und den Muslimen heutzutage. Also warum sage ich heutzutage? Weil die damals waren ja auch Muslime, als sie an Musa geglaubt haben und die Propheten. Ein Unterschied war, dass die Muslime damals, wenn sie Kriegsbeute ergattert hatten, durften sie die Kriegsbeute nicht für sich selbst behalten, sondern es wurde Allah subhanahu wa ta'ala hat vom Himmel ein Feuer herabgesandt, dass die Kriegsbeute, wenn es halal war, also auf rechtmäßigem Weg ergattert worden war, dann hat Allah diese Kriegsbeute vernichtet und dann war sie weg. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat den Gläubigen auch wieder aus seiner Gunsterweisung, aus seiner Huld etwas Zusätzliches gegeben. Wenn er wollte, hätte er es uns nicht gegeben. Sondern die Menschen, die zum Dschihad gehen, haben zwei Vorteile. Einmal das Diesseits und zweitens das Jenseits, wenn sie Ikhlas haben natürlich. Ja. Und sie haben gesagt, wir glauben nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam und glauben auch nicht an Isa, weil er nicht ein Prophet war, der ein Opfer gebracht hat und dieses Opfer vom Feuer verzehrt worden war. Offensichtlich hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das nicht vorgeworfen, dass sie das als Argument gebracht haben. Offensichtlich hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesagt, das stimmt nicht, kein Prophet hat euch gesagt, dass das passieren muss und so weiter und so fort. Und das offensichtlich weist darauf hin, dass es tatsächlich so war. Nur, und auch das Ende des Verses weist auch darauf hin. Hört euch mal das Ende des Verses an, 183. Sag, schon vor mir sind Gesandte mit klaren Beweisen zu euch gekommen und mit dem, womit ihr spracht. Und mit dem, wovon ihr spracht. Ja? Also es gab vor mir Muhammad, gab es Propheten, die Beweise gebracht haben, dass sie Propheten sind und auch noch das gemacht haben, was ihr verlangt habt. Ein Opfer gebracht haben, das Allah durch Feuer vernichtet hat und zu sich genommen hat. Und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Ja? Und bei Isa war das offensichtlich nicht der Fall und bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam war es auf keinen Fall der Fall, das wissen wir. Und deswegen, also muss es gemeint sein, dass es einfach ein Zeichen war, bis der nächste Prophet, an den ihr glauben müsst, ist jemand, der dieses Wunder macht, damit ihr nicht irgendwie an falsche Propheten glaubt, ja, oder an irgendwelche Scheinwunder glaubt. Nur, auch als das passiert ist damals, haben sie nicht daran geglaubt. Ja. Allah sagte, warum habt ihr sie dann getötet, wenn ihr wahrhaftig seid? Ja. Warum habt ihr sie dann getötet, wenn ihr wahrhaftig seid? Wenn sie dich der Lüge bezichtigen, o Gesandter Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so sind bereits Gesandte vor dir der Lüge bezichtigt worden, deswegen sei nicht traurig darüber, das ist ihre Art. So sind bereits vor dir der Gesandte der Lüge bezichtigt worden, die mit den klaren Beweisen, den Büchern der Weisheit und der erleuchtenden Büchern kamen. Oder mit dem erleuchtenden Buch kam, eigentlich auf Arabisch heißt es Ja'u bil Bayyinat, sie kamen mit den klaren Beweisen, die auf also die Wahrhaftigkeit ihrer Entsendung weisen, den Wazubur, den Büchern, hier steht den Büchern der Weisheit, oder einfach nur den Büchern, und dem erleuchtenden Buch, Wal Kitabil Munir, dem erleuchtenden Buch kamen. Ja? Also das Buch, was Allah ihnen gebracht hat, was klare Gesetze beinhaltet, wonach sie wandeln können. Ja. Und in der Lesart von Ibn Dhakwan würde man auf folgende Art lesen: فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Das heißt, die mit den klaren Beweisen und mit dem Buch der Weisheit und den erleuchtenden Büchern kamen. Und in der Lesart von Hisham: جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Das heißt, sie kamen mit den klaren Beweisen, mit den Büchern der Weisheit und mit dem erleuchtenden Buch. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين.